Es gab aber auch Streit. Rechtsstreit. Muss das Theater an den Rundfunk zahlen, wenn dieser Aufführungen überträgt und damit für das Theater Werbung betreibt? Oder der Rundfunk an das Theater, weil dieses eine Produktion zur Verfügung stellt? Und die Autoren begannen sich zu regen. Sind Lesungen aus ihren Werken Werbung für sie oder eine Verbreitung, für die ein Honorar fällig wird? Die Theater bekamen recht, die Autoren bekamen recht, der Rundfunk musste zahlen.